Nach umständlicher Anrede breitete Heinrich Albert zuerst den Lebenslauf des Gastes aus. Wie der junge Schütz, obgleich von den Eltern für das Studium der Rechte bestimmt, anfangs vom Landgrafen zu Kassel, dann vom kursächsischen Fürsten gefördert, das Tonsetzen gelernt habe, und zwar in Venedig beim weit berühmten Gabrieli, dem er als Organist beider Orgeln am Dom St. Marco hätte folgen können, doch sei ihm die Rückkehr ins Vaterland gewichtiger gewesen. Erst viel später, als sich der Krieg schon dem Land mörderisch auszahlte, habe er abermals Urlaub nach Italien genommen, um sich beim weit berühmten Monteverdi weiterzubilden, worauf er jenem ebenbürtig mit der neuesten Musik zurückgekommen sei, nun so vermögend, dass er der Menschen Jammer und Freude habe tönen lassen können, ihr banges Stille werden und ihren Zorn, ihr müdes Wachen und ihren verschreckten Schlaf, ihr Todessehnen und ihre Furcht vor Gott, auch dessen Lob und Güte. Das alles zumeist nach den einzig wahren Worten der Schrift, und zwar in Werken ungezählt, sei es in geistlichen Konzerten oder in musikalischen Exequien, sei es in seiner Auferstehungshistorie oder, wie vor 2 Jahren noch, in der Passionsmusik von des Herrn 7 Worten am Kreuz. Das seien alles strenge und zarte, schlichte und kunstreiche Gebilde in einem, weshalb sich das meiste für den gemeinen Kantor und den nur dürftig geschulten Choristen als zu schwierig erwiesen habe. Er selber sei oft an der vertrackten Mehrstimmigkeit verzweifelt, so kürzlich noch, als er zum Reformationsfest mit seinem kneiphöfischen Chor den 98. Psalm »Singet dem Herrn« versucht und an dessen Doppelchörigkeit das Scheitern gelernt habe. Doch wolle er dem Meister bei so freudiger Gelegenheit nicht mit dem ewigen Lamento des kirchdienstlichen Praktikers kommen, zumal der kursächsische Kapellmeister leid erfahren wisse, wie schwer es in dieser seit langem kriegswirren Zeit falle, taugliche Sänger und Violenspieler zu halten. Selbst dem stolzen Dresden fehle es am Instrument. Weil nicht ausgezahlt, suchten die welschen Virtuosen den Schutz pünktlicher Fürstengunst. Kaum könne man die wenigen Kurrendeknaben ernähren. Ach, wolle es Gott den Herrn erbarmen, auf dass endlich Frieden werde, damit man wieder so kunstfertig sein dürfe, wie es der Meister in seiner Strenge verlange. Dann meldete Albert beiläufig Schützens Wunsch, beim Lesen vom Manuskript zuhören zu dürfen, weil er sich Anregung erhoffe, sei es um endlich, wie es der Monteverdi nach seiner Sprache könne, auf deutsche Worte Madrigale zu komponieren, sei es, indem er womöglich Dramatisches zu hören bekomme, das ihm als Vorlage zur Oper taugen wolle, wie vor 20 Jahren des seligen Opitz Daphne seine Musik günstig gewesen sei, wofür er heute noch für vermittelnde Hilfe dem hier anwesenden Magister Buchner Dank schulde. Nun warteten alle ein wenig beklommen auf des Gastes Antwort, denn in Schütz Gesicht hatte sich, während man Albert Lobreden des Meisters schwierigen Tonsatz beklagen und zum Schluss dessen Wünsche hersagen hörte, nichts ereignet. Nicht einmal, dass sich seine zersorgte Stirn über den hohen Brauen schmerzlicher gefurcht, geschweige denn gelockert hätte. Auch war sein Auge gleichbleibend wach auf etwas Trauriges außerhalb des Raumes gerichtet geblieben. Sein Mund unter und über dem Bart, der sorgsam geschnitten, der Tracht des einstigen Gustav Adolf glich, senkte sich in den Winkeln. Sein falbes, von der Stirn und den Schläfen nach hinten gestrichenes Haar, seine kaum vom Atem bewegte Ruhe. Als er dann doch sprach, war sein Dank kurz. Er habe nur fortgesetzt, was ihn Johann Gabriel gelehrt habe. Merkwürdig, wenn nicht ein wenig albern, berührte jener Anflug von Kindlichkeit, mit dem der in allem zuchtvolle Mann jedem am Tisch einen Ring an seiner linken Hand zeigte. Den habe er von Giovanni Gabrieli kurz vor dessen Tod als Zeichen der Freundschaft verliehen bekommen. Die von Albert angesprochene schwierige Vielstimmigkeit tat er mit einem Satz ab. Solche Fertigkeit verlange die Kunst, wenn sie dem reinen Wort Gottes folge. Dann kam ein erstes, zwar leise gesprochenes, doch den Tisch lang vernehmliches Urteil. Wer es einfacher und der Kunst außerhalb haben wolle, der möge sich an das gereimte Strophenlied halten und mit dem Generalbass einhergehen. Doch nun sei er begierig zu hören, was er nicht könne. Kunstfertig Wörter setzen. Schütz, der sitzend gesprochen hatte, stand auf und gab damit, ohne dass Dach noch einmal zu Wort kam, ein allgemeines Zeichen für den Umzug in die geräumige Diele. Alle rückten vom Tisch ab, nur Gerhard zögerte, weil er Schützens abschätzige Worte über das gereimte Strophenlied einzig auf sich bezog. Weckerlin musste ihn überreden und schließlich mit sich ziehen. Andere Mühe hatte Dach mit Gryphius, der nicht, gewiss nicht sogleich, aus seinem Trauerspiel lesen wollte, das er kürzlich auf dem Rückweg von Frankreich in Straßburg zum Schluss gebracht hatte. Er wolle schon, wenn es denn sein müsse, aber nicht auf der Stelle, nur weil der Schütz bei aller Hochachtung vor dessen Größe es so sich wünsche. Außerdem sei er kein Opernskribent. Für höfischen Pomp fehle ihm die Passion. Dach solle vorerst andere aufrufen, etwa die Jungen. Denen sei offenbar die Nacht nicht bekommen. Ihr Gähnen sei dreigestimmt. Knickbeinig stünden sie herum. Sogar dem Gräflinger stehe das Maulwerk still. Womöglich könne der eigene Vers, so schläfrig er andere mache, die Urheber wachläuten. Dach sah das alles ein. Als aber Rist und Moscherosch ihn bewegen wollten, anfangs ein Manifest verlesen zu lassen, welches die beiden, beraten von Hoffmannswalder und Harsdörfer, bis spät in die Nacht aufgesetzt, in der Frühe überarbeitet hatten und als Friedensappell der deutschen Dichter an ihre Fürsten richten wollten, war der kneiphöfische Magister um den Halt seiner literarischen Familie besorgt. Später, Kinder, rief er, später. Vorerst wollen wir mit unserem Dintenfleiß den Herrn Schütz verköstigen. Die Politik ist des Friedens gichtbeiniges Gesponst. Die läuft uns nicht davon. In der Diele saß man schon wie gewohnt. Von draußen hörten wir entfernter als am Vortag die in der Wildnis des Emshagen angepflockten Maulesel. Jemand, Logau, fragte, wo denn der Stoffel sei. Gerhard schwieg dazu. Erst als Harsdörfer die Frage aufnahm, gab uns die Wirtin Auskunft. Der Regimentssekretär habe in eiligen Geschäften nach Münster gemusst, in aller Frühe. Wieder obenauf war die Libuschka leichtfüßig überall, diesmal mit gekräuseltem Haar. Sie hatte nicht an Grindsalbe gespart. Ihre Mägde mussten einen bequemen Lehnstuhl mit breiten Armstützen in den Halbkreis tragen, wie erhöht saß bei seitlichem Fensterlicht Heinrich Schütz und bot der Versammlung seine besorgte Stirn. 11. Kapitel. Es war noch immer früher Morgen, als der zweite Lesetag seinen Anfang nahm. Diesmal stand dem noch leeren Schemel des Vortragenden Schmuck daneben. Eine hochtreibende Distel, aus dem Garten der Wirtin gestochen und in einen Tonkrug gepflanzt. So vereinzelt und für sich genommen war die Distel schön. Ohne Anspielung auf das Sinnebild kriegswüster Zeit ging Dach zur Leseordnung über. Kaum hatte er, wie schon alteingesessen, seinen Stuhl dem Halbrund gegenüber besetzt, rief er, damit sie nacheinander vom Schemel zu seiner Seite nun neben die Distel gesetzt vortrügen, zuerst die Jungen auf. Birken, Schäffler, Gräflinger. Sigmund Birken, ein böhmisches Kriegskind, das nach Nürnberg geflüchtet, bei den Pegnitz-Schäfern um Harsdörfer und Klei idyllischen Halt und Förderung in patrizischen Häusern gefunden hatte, war ein auch theoretisch eifernder Jüngling, wie seine Lesung am Vortag bewiesen hatte. Außerdem gefiel er als Floridan im Hirtenorden und als der Riechende in Zesens deutschgesinnter Genossenschaft mit Andachtsliedern, halb prosaischen, halb poetischen Schäfereien und allegorischen Schauspielen. Weil wenige Jahre später seine Inszenierung der Nürnberger Feier Deutscher Kriegsab- und Friedenseinzug vor militärischen Gästen besonderen Beifall fand, wurde er bald darauf vom Kaiser geadelt und als der Erwachsene in den schlesischen Palmenorden aufgenommen. Überall, zu Hause und auf Reisen, führte er haushälterisch Tagebuch, weshalb zu seinem Gepäck im Dachbodenstroh des Brückenhofes ein mit Blumenranken verziertes Diarium gehörte. Der Lautmaler Birken, dem alles zu Klang und Form wurde und der mit neuestem Empfinden nichts direkt sagte, sondern alles in Bildern umschrieb, las einige in Kreuz- und Herzform getürmte, hier ausladende, sich dort verjüngende, mit Fleiß gekünstelte Figurengedichte, die sich schön ansahen, doch bei der Versammlung keinen Beifall fanden, weil sich die Form beim Vorlesen nicht übertrug. Mehr Zustimmung kam einem Gedicht zu, das den Frieden und die Gerechtigkeit wortspielerisch Küsse tauschen ließ. Die süßesten Küsse sind süßer als Süße. Was Harsdörfer und Zesen, der eine gelehrt, der andere mit verstiegenen Deutungen, als bahnbrechende Neuerung lobten, gab Buchner Anlass zu weit ausholenden Bedenken, erlaubte Moscherosch die ganze Haltung, doch besonders den Reim Switzen Spitzen im Herzfigurengedicht zu parodieren und ließ Rist aus der Predigerhaut fahren. Ein Glück, dass der selige Opitz sich diese verzeste Birkenei nicht habe anhören müssen. Dem alten Weckerlin hatte das zierliche Wortgetümmel gefallen. Logau gab sich wie immer knapp, wo der Sinn fehle, dürfe der Klingklang seinen Tauschhandel treiben. Danach saß Johann Scheffler, der bald als Arzt katholisch werden und als Priester unter dem Namen Angelus Silesius die jesuitische Gegenreformation fördern sollte, neben der Distel. Zuerst stockend und zwischen seinen Wörtern verirrt, dann gefasster, weil ihn Schepkos Ruf Mutstudent gestärkt haben mochte, las er eine frühe Fassung des später bei allen Konfessionen gebräuchlichen Kirchenliedes »Ich will dich lieben, meine Stärke«. Dann sagte er einige Sinnsprüche auf, die nach 10 Jahren erst in letzter Form unter dem Titel »Cherubinischer Wandersmann« ihren Weg machen durften, vorerst jedoch die Versammlung verwirrten, weil Verse wie dieser »Ich weiß, dass ohne mich« Gott nicht ein Nun kann leben oder dieses gar, als Gott verborgen lag in eines Mägdleins Schoß, da war es, da der Punkt den Kreis in sich beschloss, allenfalls bei Zschäpke und Logau ein Ohr fanden. Wie gestochen sprang Gerhard auf, wieder mal locke ein schlesisches Irrlicht. Es spreche aus seinen Schülern noch immer der vermaledeite Schuster, Täuschwerk und Schwärmerei. Er warne vor dem falschen Glanz des gottmissbrauchenden Widersinns. Als Pfarrer der Wedelschen Kirchgemeinde sah sich Rist aufgerufen, allem, was Gerhard gesagt hatte, wie von der Kanzel herab beizustimmen. Aber er wolle nicht deutlicher werden, indem er womöglich papistisches Gift in dem Schnickschnack vermute. Es verwunderte, dass der Lutheraner Griffius ein Wort für Scheffler einlegte. So fremd sie ihm sei, so wohl tue ihm die Anmut dieser sich wundersam schließenden Ordnung. Und dann las Georg Gräflinger, dem Dachs väterliche Gunst und Sorge gehörte, ein hoch und breit geratener Bursche, den der Krieg als Kind von der Schafsweide weg nach Regensburg verschlagen, später in schwedischen Dienst getrieben und dergestalt unruhig gemacht hatte, dass er zwischen Wien und Paris, Frankfurt, Nürnberg und den Ostseestädten andauernd unterwegs und allorts in wechselnde Lieben verstrickt gewesen war. Noch kürzlich war sein längstes Eheversprechen von einer Danziger Handwerkertochter namens Elisa missachtet worden, worauf sie ihm in Gedichten zur treulosen Flora wurde. Erst im folgenden Jahr sollte er in Hamburg ehelich werden, zur Ruhe kommen und ein einträgliches Geschäft besorgen, indem er neben der Beschreibung des Dreißigjährigen Krieges in 4.400 Alexandrinerversen eine Nachrichtenagentur zu betreiben begann und ab Ende der 50er Jahre die Wochenzeitung Nordischer Merkur herausgab. Ganz dem Irdischen verhaftet, trug Gräflinger 2 Buhlliedchen vor, die, weil witzig die Untreue feiernd, wie das erste, als Flora eiferte, oder deftig die lose Buhlerei rühmend wie das zweite, Hylas will kein Weib nicht haben, zum lauten Vortrag geeignet waren. Noch während der junge Mann sich und sein soldatisches Gehabe parodierend seine Scherze deklamierte, kam Vergnügen bei der Versammlung auf. Den Versen »Ich will kein alleine lieben, Buhlen, Buhlen ist mein Sinn« folgte kleines Gelächter. Nur Schützwegen hielt man sich zurück. Dach und Albert, die beide ihren Spaß hatten, widersprachen dennoch Gerhard nicht, als jener bei der anschließenden kritischen Aussprache gegen Moscherosch und Weckerlins Lob sprach, Sudelreime wie diese könne man nur in der Gosse singen, ob man vorhabe, Gottes Zorn auf die versammelten Häupter zu lenken. Heinrich Schütz schwieg. Dann kam Unruhe auf, weil die drei Mägde der Wirten, die mit Dachs Erlaubnis im Hintergrund zugehört hatten, über Gräflingers Buhliedchen ins Kichern geraten waren, nun nicht mehr aufhören konnten, sich schier verklemmten und so ansteckend prusteten, giggelten, in sich hineinwimmerten oder wie außer sich kreischten, dass die Versammlung von Marthe Elsabe Marie mitgerissen wurde. Weil sich Harsdörfer Lachen verschluckte, musste ihm sein Verleger den Rücken klopfen. Selbst dem unbewegten Schütz war die Dreistimmigkeit dieser Aufführung ein Lächeln wert. Über Schnäuber sprach sich rum, was Laurenberg verkündete, es habe sich die kicherige Marie beide Beine lang nass gepinkelt. Neues Gelächter. Ich sah Schäffler erröten. Einzig der fromme Gerhard fand sein Urteil bestätigt, sagte ich doch die Gosse für die stinkigte Gosse. Da rief Simon Dach, nachdem er mit Blick und nachhelfender Bewegung die Mägde in die Küche geschickt hatte, Andreas Gryphius auf, aus seinem Trauerspiel Leo Armenius zu lesen. Mit halblautem Nachsatz bat er Schütz, der Versammlung die kindische Posse nachzusehen. Als sich Gryphius setzte, war sogleich Stille geboten. Vorerst starrte er gegen die Balkendecke. Gryph, wie ihn Hoffmanns Waldau sein mit Methode gegensätzlicher Jugendfreund nannte, sprach dann mit starker Stimme einleitend. Indem unser Vaterland sich nunmehr in seine eigene Asche verscharret und in einen Schauplatz der Eitelkeit verwandelt, bin ich geflissen, uns die Vergänglichkeit menschlicher Sachen im gegenwärtigen Trauerspiel vorzustellen. Dann gab er bekannt, dass sein Leo Armenius dem anwesenden Kaufmann Wilhelm Schlegel, seinem gunstreichen Gönner, gewidmet sein solle, weil er das vorliegende Stück auf Reisen mit Schlegel und einzig von jedem gefördert habe schreiben können. Darauf sagte er knapp die Handlung voraus, nannte Konstantinopel als Ort der Verschwörung des Feldhauptmanns Michael Balbus gegen den Kaiser Leo Armenius und versicherte dem versammelten Halbrund, dass der wütige Umsturz der alten Ordnung noch keine neue mache. Jetzt erst las Gryphius, jedem Wort Gewicht gebend, doch offenbar mehrere Manuskriptblätter zu lang, etliche Zuhörer, nicht nur die Jungen, auch Weckerlin und Laurenberg schliefen ein, als Exposition die verschwörende Rede des Balbus. Das Blut, das ihr für Thron und Kron gewagt, mit den Einwürfen der Mitverschwörer, er leide, was er tat, der Tack bricht freilich an, bis zum Schwur des Krampe, gib her dein Schwert, wir schweren des Fürsten grimme Macht, in leichten Staub zu kehren. Danach las er die Dicht von Ausrufen, Hilf Himmel, was ist dies, durchwachsene Verhaftungsszene, die der gebundene Feldhauptmann höhnend beendet, ich will, dies stünd ich gleich in lichtem Schwefel melden, dass dies der Tugend Lohn, dass dies der Dank der Helden. Als Zwischenspiel entwickelte der Vortragende den streng gebauten Dreisatz der Höflinge über den Segen und die Gefahr der menschlichen Zunge mit einleitendem Satz, des Menschenleben selbst beruht auf seiner Zunge, als Gegensatz, des Menschen Tod beruht auf jedes Menschen Zunge und mit einem Zusatz, der den chorischen Bau schließt, dein Leben, Mensch und Tod, hält stets auf deiner Zunge. Nach der viel zu beredt hingezegerten Gerichtsszene, er wird in Kerker gebracht, gebt unterdessen stark auf Tor und Schlösser Acht und im brünstigen Monolog des Kaisers Leo zum Urteil über den Verschwörer und dass kein Schauspiel sei, so schön im Rund der Erden, als wenn, was mit der Glut gespielt, muss Aschen werden, setzte Gryphius endlich zur Schlussszene, wenn nicht des Stückes, so doch der Lesung an. Das Zwiegespräch Kaiser Leo, Kaiserin Theodosia, eignete sich zum Ausklang, zumal es der Kaiserin, die um Aufschub der Verbrennung des Balbus bis nach dem heiligen Christfest bietet, mit Beredsamkeit gelingt, das Recht hat seinen Gang lasst Gnad ihm nun begegnen, des Kaisers Entschluss. Der Himmel will das Haupt, das Laster abstraft, segnen, doch noch ein wenig zu entschärfen, dass er das strenge Recht nicht auf das Fest ausführ. Ich weiß, er weget nicht, so wenig Gott und mir. Zwar hätte Gryphius, der immer noch bei Atem und die große dielende füllende Stimmkraft war, gerne anschließend den Chor der Höflinge sprechen lassen, O du Wechsel aller Dinge, immerwährend Eitelkeit, aber Dach bat ihn, die Hand auf des vortragenden Schulter, es nun genug sein zu lassen. Ein jeder könne sich nach dem Gehörten ein sattes Bild machen. Er jedenfalls sei vom Steinschlag der Wörter wie zugeschüttet. Wieder lag Schweigen über der Versammlung. Die Fliegen, das vor den offenen Fenstern gehäufte, in die Diele sickernde Licht. Czepko, der seitlich saß, sah einem Schmetterling zu. So viel Sommer nach der düsteren Szene. Da sich der alte Weckerlin, den die von Rede und Widerrede belebte Handlung des letzten Auftritts aus dem Schlummer geholt hatte, als erster zu Wort meldete, konnte ihn nur ein Missverständnis so kühn gemacht haben. Er lobte den Schluss des Stückes und dessen Autor. Wie gut, dass die Ordnung erhalten bleibe und der versuchte Frevel fürstliche Gnade finde. Er hoffe, dass Gott dem armen England ähnlich behilflich werde. Dort treibe es Cromwell wie jener Balbus des Schauspiels. Man müsse bei Tag und Nacht um des Königs Wohl besorgt sein. Barsch wurde der ordnungsliebende Staatssekretär vom Magister Buchner korrigiert. Es werde jedem aus dem Gehörten die kommende Katastrophe ruchbar geworden sein. Dieses in Deutschland einzige Trauerspiel zeuge von Größe, indem es nicht, wie hergebracht, einseitig schuldig spreche, sondern allseits des Menschen Hinfälligkeit und Schwäche sein vergebliches Wohltun beklage. Es werde nur immer bestehende Tyrannei von kommender abgelöst. Das dreisätzige, dem Chor der Höflinge übertragene Zungengleichnis lobte Buchner besonders, weil darin auf gelehrte Weise die schon bei Aristoteles belegte langzüngelnde Purpurschnecke emblematisiert sei. Dann nahm der Magister wie pflichtschuldig doch noch ein wenig Anstoß an der zu häufigen Reimung von Tod und Not und Throne und Krone. Harsdorfer rügte als Patriot den fremdländischen Anlass des Stückes. Jemand, der so sprachmächtig wie Gryphius sei, dürfe seine wortzwingende Kraft einzig der deutschen Tragödie, dem vaterländischen Trauerspiel geben. Der Ort der Handlung bedeute nichts, sagte Logau, einzig die Machart zähle, die müsse er ablehnen. Der übergroße Wortaufwand ersaufe in purpurner Brühe oder erdolche sich wechselseitig, wo doch der Autor den Purpur der Fürsten verklagen und deren ewiges Kriegsgeschäft widerlegen wolle. Zwar sage des Gryphius Vernunft Ordnung, doch sein Wortschwall schwelge in Aufruhr. Teils der Sache wegen, mehr noch um seinen Freund zu schützen, gab Hoffmannswaldau zu bedenken, dass Gryph nun mal so sei, ins Chaos vergafft. Seine Worte stünden dergestalt widersprüchlich zueinander, dass ihnen allzeit das graue Elend prächtig, die schöne Sonne zur Düsternis gerate. Mit Wortkraft lege er seine Schwäche bloß. Wäre er freilich wie Logau ärmer Ansprache, könnte er sich billig aus einer Szene drei Stücke schreiben.